4. Dialoge trainieren. Dialog 1. A. Hören Sie genau zu. Hallo, Herr Andres. Wo sind Sie denn? Oh, Entschuldigung, Frau Marquardt. Ich bin zwischen Hildesheim und Hannover. Wir haben viel Verkehr. Wir warten seit einer Stunde. Wann kommen Sie denn? Ich bin gegen 10 in Hannover. Tut mir leid. Dann warten wir. Gute Fahrt.